Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Und ich sage Hallo zu den Podcast-Hörern. Willkommen, liebe Freunde, und ja, auch euch wünsche ich natürlich eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke schon gekauft und seid jetzt in Gedanken bei euren Lieben. Ja, geht nochmal in euch, rekapituliert euer ganz persönliches Jahr. Was kann man besser machen? Wo kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken? Und ja, ganz ehrlich, was kann man in den letzten verbleibenden Wochen noch Gutes tun? Auch diese Frage sollte sich jeder MMA-Fan stellen. Und bei den meisten wird rauskommen, vor allem bei den Podcast-Hörern, dass eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes definitiv überfällig ist. Und zwar für meinen kleinen, aber feinen Podcast. Einfach mal bei iTunes vorbeischneien und 5 Sterne abdrücken. Ricky MMA, so heißt der Podcast. Es ist so nervig als Podcaster, da ständig drauf hinweisen zu müssen, aber es ist die einzige Art und Weise, wie man in den iTunes-Charts wirklich signifikante Sprünge nach oben machen kann. Also von den Download-Zahlen bin ich zufrieden. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn es nur 20 wären. Also von daher ist es völlig in Ordnung. Aber es würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute den besten deutschen MMA-Podcast sich anhören. Aber das können sie natürlich nur, wenn sie schon mal davon gehört haben. Und dafür könnt ihr sorgen, indem ihr 5 Sterne auf iTunes vergebt für meinen kleinen, aber hoffentlich feinen Podcast. So, der Chat ist zahlreich vertreten. Es gibt einige, die mir hier ein Servus zuwerfen. Den werfe ich natürlich einen Servus zurück und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ich kriege alles abgehandelt, was ich mir notiert habe. Solltet ihr Fragen oder Themenvorschläge haben, postet die bitte in den Chat. Ich werde da nachher drauf Bezug nehmen oder ich werde mir die nachher anschauen. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich in Zukunft vielleicht versuche, weniger durcheinander zu wirken. Es kommt nämlich daher, dass ich meine Themen hier durchgehe, dann in den Chat gucke, dann kommen wieder neue Themen auf und so verliere ich dann manchmal so ein bisschen den Überblick über was ich eigentlich gerade reden wollte oder geredet habe oder wie auch immer. Das heißt, ich werde es heute mal ganz anders probieren. Ich werde heute meine Themen durchgehen und anschließend durch den Chat flügen und eure Themen und Fragen mit in die Sendung einbeziehen. Ja, vielleicht werfe ich das auch noch um, weil es kann natürlich sein, dass ihr dann gerade zu einem Thema eine Frage habt, über das ich gerade spreche und mal gucken, wie wir es machen. Aber ich versuche einfach so ein bisschen mehr Struktur in diesen Livestream zu bekommen. Ich denke mal, das tut allen gut. Los geht's natürlich mit den großen Neuigkeiten bezüglich einer neuen Women's Division in der UFC. Ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, dass die UFC plant, die Women's Flyweight Division einzuführen. Das war für Anfang 2017 geplant. Jetzt stellt sich heraus, kann immer noch eine Flyweight Division geben, aber es stellt sich heraus, dass wir erstmal die Women's Featherweight Division bekommen. Das ist nicht mehr ganz so überraschend nach dem Interview bei Unfiltered von Dana White vor einer Woche war das, glaube ich. Da hat er ja schon gesagt, dass er Chris Cyborg 2 Titelkämpfe um den Featherweight-Titel angeboten hat und sie hat beide abgelehnt aus unterschiedlichen Gründen. Die Katze ist jetzt mittlerweile übrigens auf dem Schreibtisch angekommen, ohne mir irgendwas zu ramponieren, aber jetzt, also für solche Momente sollten die Podcast-Hörer hier zuschauen und die YouTube-Zuschauer sollten, ich weiß auch nicht, einfach mal vorbeikommen, jetzt versucht die Katze Kaffee zu trinken. Es ist doch nicht mehr normal. Geh doch jetzt hier runter, du dumme Sau. Ich kann es nicht anders sagen, Entschuldigung. So, jetzt. Also Dana White hat uns erzählt, dass er Chris Cyborg zweimal einen Titelkampf für die Featherweight Division angeboten hat. Er musste beide, oder sie musste beide ablehnen. Der Grund war dann wirklich der extrem, oder die beiden extremen Weight Cuts, die sie über sich ergehen lassen musste für ihre ersten beiden UFC-Kämpfe. Im Nachhinein ist es natürlich totaler Bullshit und ja, beißt der UFC am Ende in den Arsch, nämlich die Nachwirkungen dieser Weightcuts verhindern letzten Endes, dass die beste Featherweight-Kämpferin auf der Welt nicht in der UFC um den Titel als erstes antreten kann. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen für die UFC, aber ich komme kurz auf den Punkt. Am 11.02. bei UFC 208 in Brooklyn werden wir den ersten Women's Featherweight-Titelkampf sehen zwischen Holly Holm und Jermaine Durandamy. Phänomenaler Kampf, wenn ihr mich fragt. Jermaine Durandamy wird so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil sie in der Bantamweight Division noch nicht so groß in Erscheinung treten konnte. Ihr letzter Kampf war hervorragend, den fand ich sehr gut. Davor war sie lange Zeit verletzt, aber es ist wirklich eine der besten Muay Thai-Kämpferinnen, die man so finden kann eigentlich auf der Welt. Und es wird ein phänomenales Match. Kickboxerin Holly Holm gegen Muay Thai-Kämpferin Jermaine Durandamy. Finde ich phänomenal. Auch sie hat viel Kickboxing-Turniere schon bestritten, auch normales Boxen schon bestritten. Also es sind einfach zwei absolute Mega-Strikerinnen. Vielleicht die besten nach Chris Cyborg. Ich würde sogar sagen, ja, es sind die beiden besten nach Chris Cyborg. Und gut, Cyborg ist ein bisschen besser auch am Boden, ja, als vielleicht eine Jermaine Durandamy. Also insgesamt das bessere Paket, sage ich jetzt mal. Aber es ist ein würdiger erster Titelkampf und ich freue mich da wahnsinnig auf dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Damen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass Holly Holm nach zwei Niederlagen diesen Titelkampf bekommt. Allerdings, wen solltest du sonst nehmen? Es gibt jetzt nicht allzu viele, die sich aufdrängen würden. Jermaine Durandamy hat es aus meiner Sicht verdient mit ihrer Performance zuletzt in Amsterdam dieses Jahr. Und sonst wüsste ich außer Chris Cyborg keine Gegnerin für Jermaine Durandamy, die alleine für sich einfach auch nicht so ein bekanntes Gesicht ist, dass du jetzt, sag ich mal, weiß ich nicht, irgendeine Invicta-Kämpferin dazu nimmst und dann den Titel auskämpfst. Also das wäre dann zu wenig Star-Power. Holly Holm kann das Ganze schon ein bisschen tragen. Ich denke, dass bei UFC 208 allerdings noch ein anderer Main-Event mit auf die Card kommt. Also ich gehe davon aus, dass Holm gegen Durandamy der Co-Main-Event ist. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, was bei UFC 208 der Main-Event sein könnte. Jetzt da genaue Vorhersagen zu treffen, wer den Titel als erstes gewinnt, das ist ein bisschen schwierig. Da muss ich mich noch ein bisschen detaillierter mit beschäftigen, vor allem mit Jermaine Durandamy. Also Holly Holm habe ich mir schon viele Sachen angeschaut, aber bei Jermaine Durandamy fehlt mir noch wirklich viel. Und da werde ich mich dann in irgendeiner zukünftigen Ausgabe mal drüber äußern, was da mein Pick ist. Es gibt aber natürlich auch jemand, der überhaupt nicht gut auf diese Entscheidung zu sprechen ist, nämlich Chris Cyborg, die wirklich gesagt hat, das kann jetzt echt nicht wahr sein, erst gibt's keine Gegnerinnen, ich muss in eine Fantasy-Division gehen, die 140-Pfund-Division, die es eigentlich nicht gibt, ich muss mein Leben riskieren. Und dann ist die UFC nicht bereit, einfach mal einen Monat zu warten, denn im März hätte Chris Cyborg kämpfen können, um mir dann die Möglichkeit zu geben, die erste UFC Featherweight Champion zu werden. Und ich stimme ihr da wirklich zu. Ich finde es von der UFC auch ein bisschen, eigentlich ist es herzlos, so müsste man sagen. Aber natürlich geht es um sowas wie Herzlichkeit in diesem Business nicht. Denn die UFC braucht eine solide Card für UFC 208, für Brooklyn. Da kannst du nicht mit irgendeiner Kack-Card ankommen. Das muss Hand und Fuß haben. Und sie brauchen definitiv zwei Titelkämpfe aus meiner Sicht und mussten da jetzt kreativ werden, sage ich mal. Ich denke mal, wenn sich Chris Cyborg dazu entschlossen hätte, bei 208 um den Titel zu kämpfen, wäre sie ganz klar die erste Wahl gewesen. Dadurch, dass sie das nicht schafft, hat die UFC gesagt, gut, wir können jetzt nicht auf sie warten. Wir schieben einfach wahrscheinlich dann Holly Holm mit rein, denn ich denke mal, Jermaine Durandamy war gegen Chris Cyborg gesetzt und Holly Holm wurde dann jetzt genommen, weil Chris Cyborg nicht konnte. Ja, also den Frust bei ihr kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ich denke auch, dass die UFC sich da was überlegen wird und Chris Cyborg irgendwie besänftigen wird mit der ein oder anderen Bonuszahlung. Das ist in der Regel jedenfalls unter den Fertitas früher so gewesen, dass wenn Kämpfer sehr unglücklich waren, dass da der ein oder andere Dollar den Besitzer wechselte. Und ich denke mal, das wird jetzt hier auch so kaschiert werden. Dana White hat sich allerdings vor 2 Tagen diesbezüglich schon geäußert, also zu der Kritik von Chris Cyborg, und hat gemeint, naja, ich meine, die UFC ist im Endeffekt ein Business der Möglichkeiten. Ja, wir geben dir eine Möglichkeit, um den Titel anzutreten. Wenn du diese Möglichkeit nicht wahrnehmen kannst, ist das nicht unsere Schuld, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Also ich bringe das jetzt mehr oder weniger auf den Punkt. Dana White hat es natürlich, wie es so seine Art ist, etwas blumiger umschrieben, aber letzten Endes war das seine Kernaussage. Und er meinte auch, hey, es kann gut sein, dass Ronda Rousey, sollte Holly Holm den Titel gewinnen und Ronda Rousey das Titelmatch gegen Amanda Nunes gewinnen, als nächstes um den Featherweight-Titel gegen Holly Holm antritt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Dana Whites mini-feuchter Traum auch ist, denn ich bin mir nicht 100% sicher, ob Ronda Rousey gerne gegen Chris Cyborg kämpfen möchte, schon gar nicht in der 145-Pfund-Division. Da mache ich wirklich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Und gegen Holly Holm könnte ich es mir wiederum vorstellen, dass sich Ronda Rousey das zutraut. Ein Featherweight-Kampf gegen Holly Holm um den Titel. Und das wäre natürlich schon eine große Nummer für die UFC. Ja, also sollte Rousey gegen Nunes gewinnen, dann als Bantamweight-Champion gegen Holly Holm als Featherweight-Champion anzutreten, das wäre schon eine dicke, dicke Nummer für die UFC. Und sollte, ich spinne jetzt einfach mal weiter, Ronda Rousey Holly Holm besiegen und dann wirklich Bantamweight und Featherweight Division Champion sein, dann wäre natürlich der Cyborg-Kampf das Größte überhaupt. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Ronda sagt, okay, das mache ich, das ist mein letzter Kampf. Und wir gehen all in und entweder ich bin danach wirklich die größte Kämpferin aller Zeiten oder es hat halt nicht sein sollen und das Ding ist durch. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Es scheint so, dass die UFC wirklich so ein bisschen mit den Gedanken spielt, Rousey gegen Holm, beide sind Champions und Ronda geht dann praktisch in die Featherweight Division und man hätte ja dann noch den Backup-Plan, dass Chris Cyborg auf die Siegerin des Kampfes der Randomie gegen Holm dann treffen würde und ich gehe davon aus, dass Chris Cyborg dann auch Holly Holm oder Jermaine der Randomie besiegen könnte. Ja, Holly Holm hat auch schon gesagt, ich sehe mich jetzt nicht grundsätzlich in der Featherweight Division. Sollte ich den Titel gewinnen, werde ich dennoch weiter versuchen, in der Bantamweight Division wieder Champion zu werden. Sprich, Holly Holm hat schon angekündigt, dass auch sie aktiv 2 Titel in der UFC halten möchte. Wie das dann am Ende ausgeht bei einer so schwach besetzten Featherweight Division, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da geht's noch eher als jetzt wie bei Conor McGregor mit dem Lightweight-Titel und mit dem Featherweight-Titel, wo du mehrere Contender hast, die einfach warten müssen, weil du halt nur 3 oder 4 Mal im Jahr antreten kannst, eher 3 Mal. In einer so schwach besetzten Featherweight-Division bei den Damen könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, komm, wenn die Holly Holm den Titel einmal im Jahr verteidigt, ist das für uns okay. Und wenn sie dann noch einmal im Jahr den Bantamweight-Titel verteidigt, ist das auch in Ordnung. Also könnte mir noch eher vorstellen, dass die UFC das dann laufen lässt. So eine doppelgleisige Titelregentschaft. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das alles so aufgeht. Und es klingt aus meiner Sicht erstmal hochinteressant. Ich freue mich darauf. Ich bin, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ein Fan mehrerer Divisions. Ich finde das wirklich phänomenal, dass die UFC jetzt endlich beginnt, mal wieder eine Division dazuzufügen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Flyweight Division der Damen kommen muss. So wie es aussieht, wird es auch dabei bleiben. Die UFC möchte 2017 auch noch die Flyweight Division der Damen präsentieren und starten. UFC 208, da bleiben wir kurz dabei. Denn ich habe es ja schon gesagt, das ist die Brooklyn Card und die wird versucht werden, wirklich ziemlich gut zu bepacken. Also die UFC wird versuchen, die Division ziemlich gut zu bestücken, das würde ich eigentlich sagen. Und bastelt da zurzeit an dem vermutlichen Main Event Jose Aldo gegen Max Holloway. Das hat sich ja in dieser Woche schon herauskristallisiert, dass die beiden schleunigst aufeinandertreffen sollen. Es war wohl so, dass Dana White Jose Aldo gesagt hat, wenn sich der Sieger aus dem Kampf Holloway gegen Pettis nicht schwerer verletzt, brauchen wir dich bei UFC 208. Bist du an Bord, ja oder nein? Aldo hat gesagt, ich bin am Start, ich mache da mit. Und jetzt ist es so, dass halt Max Holloway den Kampf gewonnen hat und auch schon gesagt hat, er möchte schnell wie möglich gegen Jose Aldo kämpfen. Aber es gibt halt einfach noch so ein paar vertragliche Details, die man klären muss, aber sehr, sehr, sehr, sehr viel deutet darauf hin, dass das der Main Event wird für UFC 208, Jose Aldo gegen Max Holloway. Dann haben wir ja den Titelkampf, den von mir gerade schon besprochenen Holly Holm gegen Jermaine de Randamie. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Derrick Lewis auf Travis Brown treffen wird. Also das wird auch eine interessante Herausforderung für Derrick Lewis, der in diesem Jahr die Heavyweight Division wirklich auf den Kopf gestellt hat. Wahrscheinlich der erfolgreichste Heavyweight-Kämpfer in diesem Jahr, auch wenn Stipe Miocic den Titel gewonnen hat, in seiner Heimatstadt verteidigt hat. Aber keiner hat so viele Siege in diesem Jahr errungen wie der gute Derrick Lewis. Außerdem deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass wir Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson auf der UFC 208-Card begrüßen dürfen. Angeblich sei da schon ein Kampfvertrag unterschrieben, Bout Agreement unterschrieben worden. Es ist alles so ein bisschen noch in der Schwebe. Es soll auch um den Interimstitel gehen, weil Conor McGregor ja bis weit über Mitte des Jahres ausfallen wird mit seiner Vaterschaft. Da ist er voll gefragt offensichtlich. Und es wird also dann um den Interimstitel gehen und es sieht wohl so aus, dass man diesen Kampf gerne als Co-Main-Event dann auf dieser Brooklyn-Card haben will. Ob das so zustande kommt, müssen wir abwarten. Also wir hätten dann wieder drei Titelkämpfe auf einer, ich sag jetzt mal, New York Card. Brooklyn, ist ja jedem klar, ist jetzt nicht unbedingt eine Weltreise von Manhattan bis nach Brooklyn, also deswegen sage ich New York Card. Und das sind wohl so die aktuellen Pläne, die werden aber immer mal wieder verworfen, weil man muss natürlich auch aufpassen, dass 209 nicht zu schwach ist, also dass die Card nicht das gleiche Schicksal ereilt wie jetzt 206, auch wenn der Pay-Per-View an sich phänomenal war, aber lange Zeit im Vorfeld sah es nicht danach aus, dass 206 ein guter Pay-Per-View wird und ich denke, die UFC wird es diesmal so ein bisschen mehr auspendeln, ja, also dann vielleicht lieber den Nurmagomedov gegen wie heißt der, Tony Ferguson Kampf auf 209 schieben, wenn die Card noch Hilfe braucht und dann lässt man halt einfach Holm und The Randomy sowohl wie Aldo gegen Holloway auf der Brooklyn Card. Also da müssen wir einfach mal abwarten, was für die UFC am Ende Sinn macht, aber dieser Ferguson-Nurmagomedov Kampf steht eigentlich kurz davor, bekannt gegeben zu werden. Also es ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit und dann auch eine Frage des Datums. Also vieles deutet auf 208 hin, könnte auch 209 werden. Auf 209 komme ich gleich noch. Jetzt mache ich es dann doch anders. Jetzt gucke ich mir doch hier mal den Chat an. Da sehe ich schon Tits and Ass Channel. Ist ja phänomenal. Also da müssen wir ja gleich mal alle auf diesen Channel gehen. So, haben wir gemacht. So, jetzt gehe ich doch mal kurz in den Chat, weil relativ viel gepostet wurde. Dann lese ich mich mal durch, was hier so schöne Städte. Arthur schreibt, denkst du, der Frauenkampf wird der Main-Event von 208 sein? Habe ich schon gerade was dazu gesagt? Nein, glaube ich nicht. Co-Main-Event würde ich vermuten. Was wäre eigentlich, wenn sie wirklich Nurmagomedov und Ferguson als Interimstitelkampf mit auf die Card packen? Wahrscheinlich wäre das dann der dritte Kampf von oben gesehen. Ich denke mal, dass der Interimstitel ein bisschen niedriger eingestuft wird als der offizielle Featherweight-Titel der Damen. Also, ja. So, der MMA-Markus schreibt, endlich mal wieder live dabei. Ja, da freue ich mich natürlich auch. Es gibt Grüße aus Wien. Vielen Dank. Dann, hi Ricky, was denkst du, wie der Kampf zwischen Holloway und Pettis ausgegangen wäre, hätte sich Pettis nicht die Hand gebrochen? Nur dieser Kampf hat meinen Wettschein zerstört. Also dann, das tut mir natürlich leid für dich. Ich bin der Meinung, dass der Kampf nicht viel anders verlaufen wäre, weil das, was mir aufgefallen ist bei Pettis, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten in Worte packe, es ist so, dass Max Holloway ein Meister der Bewegung ist, so möchte ich es mal ausdrücken. Also er kann wirklich diese kurzen Treffer landen und sich sofort wieder bewegen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn du gegen Pettis kämpfst. Das hat man auch beim Edson Barbosa-Kampf gesehen. Wenn du nämlich ständig in Bewegung bist, hat Pettis nicht die Möglichkeit, seine fatalen Kicks anzusetzen. Denn um wirklich einen guten Kick zu setzen, musst du, also natürlich jetzt nicht wie angewurzelt vor deinem Gegner stehen bleiben, aber solltest du dich weniger bewegen, als es zum Beispiel ein Holloway oder ein Barbosa getan haben. Und das ist das Problem für Pettis. Er hat eigentlich dann keine direkte Antwort auf diese Agilität seines Gegners. Also er sieht, okay, mein Gegner bewegt sich viel, ich versuche jetzt mehr Aggression oder aggressiver zu kämpfen, aber es bringt ihm letzten Endes nichts, weil er setzt dann auf seine Leg-Kicks und kann die nicht 100% anbringen, weil Max Holloway ständig in Bewegung ist. Er ist einfach wirklich ständig in Bewegung, hat dazu die Fähigkeiten, auch noch die Takedowns gut zu sprawlen oder überhaupt zu verhindern. Das macht er hervorragend. Und Pettis fehlen da noch neue Lösungsansätze, ja, um den Kampf in eine Bahn zu lenken, die ihm dann zum Vorteil gereicht. Das ist das Problem, glaube ich, bei den Pettis-Kämpfen. Die Frage ist natürlich, wie man das in Zukunft abstellen kann. Er geht jetzt wieder in die Lightweight Division, aber sein grundsätzliches Problem wird er weiterhin haben, dass wenn er gegen Gegner antritt, die einfach viel in Bewegung sind oder auch so einen Stil an den Tag legen, wie zum Beispiel Rafael dos Anjos, also auch grinden können, harte Schläge austeilen können, auch was einstecken können, da fällt ihm dann nicht mehr allzu viel ein. Der perfekte Kampf von Anthony Pettis ist im letzten Endes so ein Cerrone-Kampf. Wenn ihr euch den nochmal anguckt, dann fällt euch auf, dass Cerrone, der hat zwar auch viel Bewegung in seinem Kampfstil, aber anders als ein Holloway. Und so ein Cerrone ist eigentlich der perfekte Gegner für Anthony Pettis. Cerrone ist ein Typ, der, also wenn du den mit mehreren Schlägen in einer Kombination angreifst, eigentlich immer dann am Ende den kürzeren zieht. Auch wenn er momentan eine super Streak hinlegt, einen super Lauf hat in der Welterweight-Division, er ist, glaube ich, empfindlich für sehr, sehr gute Kombinationsstriker. Also die jetzt nicht nur ein, zwei Schläge landen, sondern wirklich drei, vier Schläge in eine Kombination packen, bin ich der Meinung, hat Cerrone immer Probleme. Zum Beispiel Kampf gegen Calvin Gastelum würde Donald Cerrone, glaube ich, große Probleme bereiten, weil Gastelum ist auch ein Kämpfer, der nicht nur 1-2-1-2, sondern wirklich 4-5 Schläge anbringt, wenn er in den direkten Kampf mit dir geht. Und ich glaube, das war das Hauptproblem für Anthony Pettis. Natürlich, die gebrochene Hand wird ihm nicht unbedingt gut getan haben, das ist schon klar, aber ich denke, mit seinem ganzen Kampfstil ist Holloway Pettis einen Schritt voraus und Pettis sollte sich wirklich überlegen, sein Camp komplett zu wechseln. Nicht, weil Duke Rufus so scheiße ist oder so, sondern weil Pettis einen Tapetenwechsel braucht, glaube ich. Also da muss einfach mal komplett neu durchgewischt werden und er muss eine andere Sichtweise auf diesen Sport bekommen, weil er ist phänomenal. Das ist ein großartiger Kämpfer. Aber er wirkt fast schon gefangen in seiner alten Kampftechnik, die mittlerweile durchschaut ist. Also man weiß mittlerweile, wie man Pettis besiegt und er muss mehr an seinen Möglichkeiten arbeiten, Kämpfe zu gewinnen. Ich finde, man sieht auch schon eine Weiterentwicklung. Also er hat auch ein deutlich besseres Movement, besseres Striking. Also man erkennt schon was, aber es reicht einfach noch nicht aus. Und der Move jetzt zurück in die Lightweight Division, absolut richtig, finde ich. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass er jetzt sagt, okay, ich gehe ganz woanders hin und versuche mit einem ganz anderen Camp einfach nochmal einen Neustart. Das hat nichts damit zu tun, dass Duke Rufus, wie gesagt, irgendwie Scheiße bauen würde oder so, sondern ich glaube, nach so vielen Jahren würde es ihm gut tun, wirklich komplett mal woanders hinzugehen. So, der Adam sagt hallo, hallo Adam. Bloodsport ist auch im Start. Was hältst du von anderen MMA-Organisationen, beziehungsweise verfolgst du nur die UFC, zum Beispiel ONE FC oder auch Bellator? Also ich verfolge hauptsächlich natürlich nur die UFC. Bellator dann und wann. Ich finde, insgesamt sind die Cards mir zu schwach. Es gibt zwar in der Spitze Kämpfe, die ich durchaus interessant finde. Und auch Kämpfer, die ich hoch interessant finde. Michael Chandler oder auch ein MVP finde ich großartig. Es gibt noch ein paar andere, wenn ich länger darüber nachdenke. Aber insgesamt ist mir eine Bellator-Card einfach zu schwach. Das haben manche UFC-Cards natürlich auch für sich, dass sie nicht allzu gut besetzt sind. Da brauche ich euch nichts vormachen, wisst ihr selber. Also verfolge ich Bellator so relativ casual-mäßig, würde ich mal sagen. ONE FC, gucke ich mir wirklich immer nur so kurze Videos an, Zusammenfassungen oder so, aber auch nur, wenn ich mitbekomme, dass da irgendwas Cooles passiert ist. Dasselbe ist bei Ryzen. Also das ist mehr so, okay, ich kriege ja gerade mit, musst du unbedingt gesehen haben, das und das ist da passiert, dann gucke ich mir das an. Aber mein Interesse liegt wirklich zu nahezu 100% auf der UFC und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, gucke ich, dass ich die anderen MMA-Organisationen auf dem Fight Pass verfolge. Das mache ich oft, weiß ich nicht, dass ich nebenbei irgendwas tippe am Computer oder ich spiele auf der PlayStation ein Spiel und lasse dann Fight Pass irgendein Event aus, keine Ahnung wo, laufen. Das mache ich ab und zu, aber mein Hauptaugenmerk liegt definitiv auf der UFC. So, Wanderlei versus Cyborg, whatsoever. Ricky, könntest du über Khabib und Ferguson reden? So eine Art Joe Rogan Breakdown. Ja, also ich habe mir wirklich mal überlegt, so Breakdowns zu machen. Das Problem ist einfach, dass es andere viel besser könnten als ich. Das ist mein Hauptproblem. Nicht, dass ich mir nicht zutrauen würde, darüber zu reden und meine Ansicht preiszugeben. Und das ist nicht das Problem. Aber es gibt andere, für mich das beste Beispiel ist hier auf der UFC-Seite, wie heißt der, Dan Hardy oder so. Ja, der hat auch viel bessere technische Möglichkeiten, das, was er sagt, zu bebildern. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn du über irgendwas redest und kannst das vielleicht nicht richtig in Worte ausdrücken, dann hilft dir einfach ein Video oder ein Bild. Und damit kannst du hier relativ wenig arbeiten auf YouTube, weil sofort dein Kanal gesperrt wird, wenn du UFC-Material benutzt. Das heißt, diese Breakdowns, okay, du meinst jetzt, wie Joe Rogan das macht, der sitzt ja eigentlich auch nur vor der Kamera und labert drauf los. Vielleicht irgendwann mal. Fehlt mir momentan die Zeit, aber Bock hätte ich auf sowas. Definitiv. Ich gucke mir sowieso vor jedem Event eigentlich, ich sag mal zumindest von den Main-Card-Kämpfern, immer noch viele zurückliegende Kämpfe an und bilde mir dann schon ein Urteil. Und Bock hätte ich darauf schon, aber die Zeit fehlt dann so ein bisschen. Und ich will ganz ehrlich auch dann, dass es insgesamt schön aussieht. Mir gefällt ja das ganze Ambiente jetzt hier schon nicht. Ich habe euch versprochen, da wird sich was ändern. Wie gesagt, 2017 ist da auch definitiv ein schönerer Hintergrund und so geplant. Haltet durch. Aber es ist natürlich immer mit Aufwand verbunden und mit Zeit. Und das ist mein größtes Problem, die Zeit. CM Punk versus Cyborg. Ah, das finde ich ungerecht hier, diesen Vorschlag. Die UFC ist wegen Ronda Rousey so hart gegen Cyborg, weil die alle wissen, dass Cyborg sie zerstört hätte. Ja, man... Ich kann mir schon vorstellen, dass der UFC Ronda Rousey als Champion lieber ist als Chris Cyborg. Ja, weil Ronda Rousey einfach besser zu vermarkten ist, hauptsächlich in den USA. Aber ich glaube nicht, dass die UFC wirklich was gegen Chris Cyborg hat. Ja. Man muss halt natürlich auch mal berücksichtigen, dass bei den Vertragsverhandlungen zwischen der UFC und Cyborg es immer hieß, okay, der Plan ist, ich versuche erstmal 140 Pfund, 2-3 Kämpfe und dann gehe ich runter in die Bantamweight Division. Das war der Plan, den man mit Chris Cyborg so vereinbart hat. Und vielleicht sind die jetzt auch einfach angepisst, dass Cyborg eben nicht Wort hält, weil sie es nicht kann. Und damit irgendwie der Plan zerstört wurde, dass sie dann irgendwann mal gegen Ronda Rousey kämpft und Ronda natürlich Vorteile hätte, weil sie nicht so einen extrem harten Weightcut über sich ergehen lassen müsste, wie es Chris Cyborg tun würde, wenn es diesen Kampf gegeben hätte. Also natürlich wird die UFC so ein bisschen Ronda Rousey bevorzugen in ihren ganzen Entscheidungen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich was gegen Chris Cyborg haben, aber die Frage müssen sie sich gefallen lassen, warum dieser ganze Bullshit mit 140 Pfund, das verstehe ich wirklich nicht. Also wenn man nach dem ersten Weightcut schon merkt, dass es einfach nicht geht, muss man da eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Und Chris Cyborg hat ja da auch kein Hehl draus gemacht, dass sie eigentlich nicht glücklich damit ist. Er sagt, feuchter Traum, da freut sich jemand. Ja, ich hoffe, du hast heute Nacht einen. Hat einer schon Jose Waldo gesehen? Ich weiß nicht, die suchen, glaubt. Er hat sich doch gemeldet. Der hat gesagt, 208 ist gebonkt. Für Cyborg ist es wahrscheinlich wichtig, als erster Champion der Women's Featherweight Geschichte. Moment mal, jetzt muss ich das nochmal lesen. Für Cyborg ist es wahrscheinlich wichtig, als erster Champion der Women's Featherweight in den Geschichtsbüchern zu stehen. Ja, mit Sicherheit. Das ist ein Prestige, Gewinn für sie. Einfach die erste Titelträgerin in der neu gegründeten UFC. Women's Featherweight Division zu sein. Von daher, ich verstehe da wirklich ihren Unmut. Also ganz klar. Und sie ist ja auch unumstritten die beste Featherweight-Kämpferin, die es auf der Welt gibt. Die Möglichkeit ist nun weg. Wenn es um Conor gehen würde, würden sie ihn wahrscheinlich automatisch zum Champion ernennen. Und so einen Kampf wie Holly versus The Randomy wäre ein Interimsfight. Ja, ich vermute mal, dass das jetzt so ein kleiner Diss in Richtung UFC sein soll. Also sollte die UFC irgendeine Männerdivision neu gründen, wird dann natürlich keiner einfach so zum Champion ernannt, sondern es würde auch so einen Titelkampf geben. Die einzigen Fälle, als die UFC sich entschieden hat, eine neue Division zu gründen oder mit ins Programm zu nehmen und dann direkt auch einen Champion zu announcen, war eigentlich, weil es Sinn machte. Zum Beispiel Ronda Rousey, die sofort Bantamweight Champion wurde, weil sie eben von Strikeforce als Champion übernommen wurde. Der komplette Roster der Damen wurde ja im Endeffekt, also die Bantamweight-Damen wurden ja von Strikeforce dann übernommen, als Strikeforce gestrichen wurde. Und von daher machte das Sinn. Sie war zu dem Zeitpunkt die beste Kämpferin und war auch die oder mit das bekannteste Gesicht. Und da machte es schon aus marketingtechnischen Gründen viel Sinn. Bei Jose Aldo war es halt so, er war WEC Champion und war eigentlich auch die unumstrittene Nummer 1. Und man hat die Division sozusagen nicht nur gegründet, sondern übernommen. Und ich denke mal, das ist der Unterschied, warum man bei Aldo und auch bei Ronda Rousey damals gesagt hat, sie sind automatisch Champion. Und beide haben ja gesagt, ich fühle mich erst als UFC Champion, wenn ich meinen Kampf gewinne, meinen ersten Titelkampf. Also von daher, man muss verstehen, dass das Marketing technische Gründe hat. So, jetzt kommt hier aber viel mit Nazi. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, ich muss hier noch jemanden blocken. Der Chat ist ja wirklich ja unfassbar begehrt. Hier kommt jetzt viel Sinnloses. Ogo40 schreibt, was sagst du zu Khabib? Also was mich beeindruckt hat, war der Massenauflauf oder die Massenaufläufe, muss man mittlerweile ja schon sagen, bei Presseterminen und Autogrammstunden in Dagestan. Also Khabib Nurmagomedov hält sich ja momentan in Russland auf, bereist da einige Städte und jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, ist wirklich ein Mob und eine Masse an Menschen da. Das ist wirklich Wahnsinn. Also diese Beliebtheit, diese Bekanntheit, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Also er hat ja selber immer gesagt, dass er viele Fans in Russland hat. Man hat es auch immer wieder mitbekommen, dass er viele Fans in Russland hat. Aber diese Menge hätte ich nicht erwartet. Das ist ja wirklich, das ist ja, das, was man in New York mit Conor McGregor und Fans erlebt hat, ist ein Scheiß dagegen, was wir jetzt gerade auf Khabib Nurmagomedovs Instagram-Account sehen. Also das ist unfassbar. Das hat mich schon beeindruckt. Und ja, ich freue mich jetzt auf seinen Kampf gegen Tony Ferguson. Ich hoffe, dass er jetzt bald bekannt gegeben wird. Und das ist für mich mit der beste Kampf, den du aktuell booken kannst in der Lightweight Division. Natürlich, Conor McGregor wäre auch hervorragend als Gegner für Nurmagomedov. Aber Ferguson Nurmagomedov ist schon ein würdiger Interimstitelkampf für die Lightweight Division. Auch wenn ich kein Fan bin von Interimstiteln, die unnötig sind, wie auch in dem Fall. So, was schreibt der PHK hier? Hättest du Lust, wieder zum Ende des Jahres zu tippen, wer du glaubst, wer im folgenden Jahr Pro Division Champ wird bzw. bleibt? Hab mir die Folge mit Peter immer mal wieder gerne angehört und verglichen. Also die müsste ich mir auch nochmal anhören, bei wie vielen ich da recht hatte oder der Peter. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme zeitlich. Also ja, vielleicht auch mit einem Gast oder so. Danke für den Ideenanstoß sozusagen. Bleibt im Hinterkopf. Alkan schreibt nochmal, es ist einfach nur eine Art Fick dich zu sagen von der jetzt verstehe ich den Kontext. Es ist einfach eine Art Fick dich zu sagen von der UFC in Richtung Cyborg. Ja, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Also, wie gesagt, ich denke nicht, dass die UFC diesen Move jetzt gemacht hat, um Cyborg eine auszuwischen. Es ist, glaube ich, der Hauptgrund ist wirklich, dass man für 208 einen Titelkampf brauchte im zweiten, mindestens im zweiten, und man einfach nicht die Möglichkeit hatte, das Ganze noch bis März zu verschieben. Ja, natürlich haben sie dann gesagt, fick dich Cyborg, wir machen es jetzt mit Home und The Randomie. Aber wenn man es marketingtechnisch betrachtet, macht es ja Sinn. Ich finde es auch nicht gut, oder nicht gerecht, so muss man sagen, aber es macht aus Sicht der UFC natürlich Sinn, die 208-Card stark zu bestücken, um auch wieder in diesem New Yorker Markt mit einem guten Pay-Per-View aufzuwarten. So. Kannst du mal was zum Kampf Cub Swanson gegen Doohoo Choi sagen? Schreibt der Bulli. Ja, ein phänomenaler Kampf. Was soll man dazu sagen, was nicht schon gesagt wurde? Es ist einfach ein unfassbarer Kampf. Der Südkoreaner Doohoo Choi natürlich mit einem unfassbaren Stehvermögen, das ist unfassbar. Mich hat Cub Swanson aber fast noch mehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bei Cub Swanson der Meinung war, dass das Ding irgendwie durch ist, ja, dass er mehr oder weniger auf Abschiedstournee ist, jetzt nochmal als Steigbügel herhalten soll für einen jungen, aufstrebenden Kämpfer. Und ich habe ja auch bei meiner Tippgeschichte auf Scheu getippt, habe Cub Swanson halt definitiv unterschätzt, wie viele, glaube ich. Und er hat mich eigentlich fast noch mehr beeindruckt, dass er auch diesen Willen, über 3 Runden gehabt hat, diesen Kampf zu beenden. Das kann dich nämlich auch ganz schön fertig machen, wenn du wirklich die dicksten Dinger auspackst und dein Gegner bleibt stehen und es gelingt ihm sogar, dich noch zu Boden zu schicken. Da wirklich weiterzumachen, nach so vielen Jahren, finde ich sehr, sehr beachtlich. Also insgesamt ein großartiger Kampf. Es geht ja die Diskussion los, ist das der Kampf des Jahres? Natürlich würde ich jetzt im ersten Moment sagen, ja, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie baff ich war von Condit gegen Lawler, von Diaz gegen McGregor. Ja, da gab es schon ein paar Kandidaten, die mich dieses Jahr wirklich vom Hocker gerissen haben. Aber das war schon ein phänomenaler Kampf. Großartig. Hier ist noch jemandem das gleiche passiert wie vorhin dem Alkan, nämlich auch er hat gewettet auf die 206-Card, hat 4 Kämpfe richtig getippt und den 5. den hat er falsch getippt. Das war der Pettis gegen Holloway-Kampf. Also Anthony Pettis hat da für lange Gesichter in Deutschland gesorgt, jedenfalls bei den Leuten, die gewettet haben. Wer würde in einem Fight zwischen Max Holloway und Aldo gewinnen, soll das wahrscheinlich heißen, weil hier steht jetzt da hat er es auch korrigiert. Also ganz schwieriger Kampf aus meiner Sicht, den jetzt schon zu analysieren und zu sagen, wer da gewinnt. Ich habe mir da noch gar nicht viele Gedanken zu gemacht. Ich will den Kampf einfach sehen. Also Jose Aldo ist für mich weiterhin einer der besten Kämpfer, die wir jemals in der UFC gesehen haben und vielleicht auch sehen werden. Max Holloway ist halt so am Laufen gerade, dass es mir schwerfällt zu überleben. Also mir fällt einfach niemand ein, der Max Holloway aktuell stoppen könnte. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie Holloway Aldo stoppen sollte. Ganz, ganz, ganz schwieriger Kampf für mich, zu sagen, wer da die Nase vorne haben dürfte. Vom Bauchgefühl würde ich sagen, Holloway besiegt Aldo. Aber vorzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Holloway konditionelle Vorteile hat. Er könnte aber nicht diesen Stil kämpfen wie gegen Pettis, sprich dieses Stick and Move, immer wieder einen Treffer austeilen, wieder bewegen, Treffer austeilen, wieder bewegen. Dafür ist Aldo mit seinen Leg Kicks einerseits zu gefährlich und andererseits würde er, glaube ich, auch nicht ganz so verblüfft vor Holloway, ich sag jetzt mal, erstarren. Ja, es ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil das war jetzt auch nicht der Fall, dass Pettis Geist gemacht hat. Aber so im ersten Moment, mit den aktuellen Eindrücken, würde ich vermuten, dass Holloway den Kampf wahrscheinlich via Decision gewinnt. Könnte ich mir vorstellen. Pettis wird es, wahrscheinlich fehlt dann noch ein für Pettis wird es Zeit, sich neu zu erfinden bei 4 Niederlagen in den letzten 6 Kämpfen. Ja, das sieht aktuell nicht gut aus. Dann hier, wann kommt Ricky mit Philipp Jordan? Ja, wir wollten diesen Samstag einen Podcast aufnehmen. Ich und der Philipp, der Esel nennt sich immer zuerst. Und das scheiterte leider daran, dass ich mit einer kleinen Wochenendgrippe zu kämpfen hatte. Und ich musste Samstag leider absagen. Jetzt diesen Samstag kann ich auch nicht. Vielleicht kann der Philipp am 23.12. Und dann würde ich mit ihm da eine Folge aufnehmen. So, jetzt haben wir hier der Excel 300. Der will auch nicht mehr mitmachen, hat er gesagt. Den müssen wir auch mal löschen hier. So. Ich muss hier noch ein paar Leute, die sich im Chat daneben benehmen, mal kurz blockieren. Was denkt ihr, Sage und Mickey? Sage via Decision soll das wahrscheinlich heißen. Also hier geht's, um es mal kurz zu fassen, um den Kampf Mickey Gall gegen Sage Northcutt jetzt bei UFC on Fox dieses Wochenende. Das ist ein Kampf, der ganz schwer zu tippen ist. Also man weiß halt viel zu wenig über Mickey Gall und was wir bislang über Mickey Gall gesehen haben. Ja, was willst du dazu sagen? Gegen CM Punk, das ist ein alter Mann, der gerade begonnen hat mit Mixed Martial Arts, davor noch nicht mal irgendwie irgendwas gemacht hat in dieser Richtung. Also er war weder Kickboxer, noch hat er irgendwas mit Karate, Judo oder sonst wie zu tun gehabt. Sprich, das hätte ich sein können. Und es ist jetzt kein Wunder, dass mich ein jüngerer, erfahrener Kämpfer nach wenigen Monaten Training besiegt. Also der Kampf, den kannst du nicht zu Rate ziehen. Den Kampf gegen Mike Jackson kann ich auch nicht irgendwie als Gradmesser ansehen. Und seinen ersten Kampf, als er entdeckt wurde von Dana White, war auch gegen den Typen, der davor noch keinen Profikampf bestritten hat. Also auch der Kampf sagt mir gar nichts. Ich kann Mickey Gall im Striking null einschätzen. Ich würde sagen, dass er rein von seinen Jiu-Jitsu-Skills und auch vom Wrestling und so Sage Northcutt ein bisschen überlegen sein konnte, weil Sage Northcutt war jetzt nicht gerade der begnadetste Wrestler auf dem College, er hat einen schlechten Rekord gehabt, also immer noch einen positiven, aber keinen guten, und von daher würde ich da Milky Gall leichte Vorteile einräumen. Im Striking kann ich es halt einfach nicht einschätzen, weil ich Milky Gall noch nie in einem wirklich in einem richtigen Striking-Match gesehen habe. Und Sage Northcutt hat da die Erfahrung von wirklich zig Karatekämpfen. Da machst du ihm so schnell nichts vor. Ich tendiere zu Sage Northcutt, ja, weil ich von ihm einfach mehr in Sachen Striking gesehen habe. Und ich gehe davon aus, dass er sich gerade was sein Jiu-Jitsu und sowas angeht, verbessert. Gerade wenn du so jung bist, machst du noch große Sprünge. Ich sag mal so, wenn der Kampf hauptsächlich auf dem Boden stattfindet, wird mit Sicherheit Milky Gall seine Vorteile bekommen oder ja, wird er sich einfach erarbeiten können und mit Sicherheit dann auch vielleicht das ein oder andere Mal eine Chance haben, Sage Northcutt zu finishen. Aber rein vom Striking her sehe ich Sage Northcutt vorne. Aber das ist wirklich mehr oder weniger geraten, weil von Milky Gall ist nichts da, was mich irgendwie ja jetzt hier großartig auf irgendeine... Ich überlege gerade, was ich von dem bislang gesehen habe. Also es sind halt wirklich nur Kämpfe gegen Typen, die nicht das Niveau eines Sage Northcutts haben. Das klingt merkwürdig, ich weiß, aber es ist so. Also schwer da was zu sagen. So, Troll ist rausgeschmissen. Alkan, also Dirk schreibt in Richtung Alkan, Gall macht Sage nass. Ja, Milky Gall wirkt natürlich gerade wie ein Worldbeater, weil er halt immer schnelle Siege für sich verbuchen konnte, aber gegen keine Competition. Da hat Sage Northcutt natürlich schon andere Gegner gehabt. Alkan schreibt, denkst du? Fragezeichen. Ich denke, Mickey hatte bis jetzt nur halbe Amateurkämpfer. Ja, das ist genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Da stimme ich eher dem Alkan zu. Wobei man es wirklich nicht sagen kann. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, wie gut zum einen auch Sage Northcutt inzwischen ist. Er hat jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt seit UFC 200. Da sah er nicht besonders gut aus. Das war eine wirklich dreckige Decision, die er sich da erkämpfen musste. Aber er kann natürlich auch nochmal einen großen Sprung machen. Er wechselt viel die Camps, finde ich wirklich nicht gerade doof für so einen jungen Kämpfer, einfach sich viel Input zu holen. Das Wichtige ist natürlich dann, die richtigen Dinge rauszufiltern für sich selber. Und manchmal kann auch zu viel Input dazu führen, dass du zu viel umsetzen willst im Kampf. Und das muss man dann richtig dosieren, braucht einen guten Trainer, der das alles zusammenfasst letzten Endes, was man da bei den diversen Camps lernt. Und wenn ihm das gelingt, Sage Northcutt hat definitiv eine positive Zukunft in der UFC. Also ich finde den auch albern, den Typen. Der sieht aus wie ein Depp. Ich kann auch nicht verstehen, dass alle immer so darauf abziehen, dass der besonders gut aussehen wird. Ich finde, der sieht aus wie so ein Kastengesicht oder irgendwas. Also der sieht aus wie ein absoluter Vollidiot. Tut mir wirklich leid. Also ich kann den Typen überhaupt nicht ernst nehmen mit seinen komischen Frisuren und so. Aber das ist ein Typ, der sein ganzes Leben lang darauf programmiert wurde, nahezu. MMA-Kämpfer zu werden und da Erfolg zu haben und gut vermarktbar zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das ihm zugutekommen wird, gerade in solchen Kämpfen wie gegen Mickey Gall. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sich viele am Samstag die Augen reiben, wenn Mickey Gall vielleicht schon in der ersten Runde K.O. geht oder so. Das halte ich durchaus für möglich, aber es ist kaum zu sagen, weil es ist fast so, wie CM Punk vor dem Mickey Gall-Kampf einzuschätzen. Wir wissen zu wenig über Mickey Gall, um ihn wirklich einschätzen zu können. Um wirklich sagen zu können, er hat im Striking keine Chance gegen Northcutt und könnte ihn via irgendeinen Jiu-Jitsu-Move besiegen. Das ist nahezu unmöglich. So, ich habe jetzt mittlerweile den Typen hier gekickt. Das Problem ist, ich kriege das natürlich nicht immer gleich mit. Für alle, die jetzt im Podcast hören, haben sich welche also unflätlich benommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist, dass ich das erst später lese, weil ich den Chat runterscrolle und die haben ja echt alles vollgespammt, die Penner. So, Alkan, in Richtung Alkan wird wieder was geschrieben vom Döp. Gall und Mike Perry kannst du einlocken, meiner Meinung nach. Na, ist immer schwierig in so einem Sport. Also, ich bin da auch auf Twitter immer wieder überrascht, wenn ich irgendwelche neu bekanntgegebenen Kämpfe poste und dann direkt Antworten kommen, oh, das muss der ganz relativ leicht gewinnen und hin und her. es ist halt MMA. Alles ist möglich und auch jetzt in dem Kampf Mike Perry gegen Alan Jouban, das ist ein extrem schwerer Kampf für Perry und für Jouban, weil ich bin der Meinung, Jouban ist wirklich jemand, der enorm viel einstecken kann und selber auch extrem gutes Jiu-Jitsu hat und auch gutes Striking. Und wir haben halt jetzt Mike Perry gegen mittelmäßig bis schwache Gegner gesehen. Zäher Typ, keine Frage. Aber er lässt sich auch oft treffen. Das haben wir jetzt zuletzt auf der, war das in Manchester die Card, 204? Ich glaube, das war die 204 Card, als er das letzte Mal gekämpft hat. Haben wir das auch gesehen. Gegen den stärkeren Gegner, der besser austeilen kann, könnte das Ding auch nach hinten losgehen für so einen Mike Perry. Aber das macht die Kämpfe ja so interessant. Deswegen, ich tue mich immer ganz schwer mit jemandem wirklich fest einloggen oder so, weil dafür sind die meisten Kämpfer zu vielseitig, würde ich mal sagen. Du hast halt den Jouban, wenn der sich dazu entscheidet, einen Takedown zu setzen und es gelingt ihm, bin ich der Meinung, hat er absolut die Möglichkeit, Mike Perry zu submitten oder via Striking zu besiegen. Auch das halte ich für durchaus möglich. Also das wird interessant. Alkan schreibt, Mike Perry wird auch gewinnen, denke ich. Einfach mehr Herz und Schlagkraft, der Kerl. Da stimme ich dem Alkan absolut zu. Mike Perry ist ein Typ, der wird halt nicht zurückstecken. Den musst du fast totschlagen, damit er letzten Endes den Kampf aufgibt. Also der wird, das ist keiner, der mal kurz, oder der sich selber eingesteht, ich kann hier gerade nichts reißen. Und das sieht man ja manchmal in diversen Kämpfen, dass dann irgendein Kämpfer einfach wirklich aufgibt. Man erkennt das. Und das wird es natürlich mit Mike Perry nicht geben. Aber Jouban ist auch nicht der Typ, der zurücksteckt. Der wird auch kämpfen, bis es nicht mehr geht. Und das macht diesen Kampf aus meiner Sicht so unglaublich interessant. Und ich habe auch so Bock auf diesen Kampf. Also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und ich kann Stand jetzt noch nicht abschätzen, wer diesen Kampf gewinnt. Rein von den Skills, die ich bislang präsentiert bekommen habe, tendiere ich leicht zu Jouban, weil Mike Perry ist ein Typ, der mit jedem Schlag versucht, irgendwie einen Kampf zu beenden. Und das kann in die Hose gehen gegen so einen Alan Jouban. Ich warte da wie immer die Weigh-ins ab und gucke mir natürlich davor noch ein paar andere Kämpfe an. Und dann werde ich am Samstag auf Twitter und Facebook @RickyMMA wieder meine Tipps zum Besten geben. Dann nochmal Alkan, der schreibt, Sage macht das schon sein Leben lang. Gal hat nur schlechte Gegner bis jetzt. Zumindest ist das, was wir bislang wissen. Es wäre natürlich auch durchaus möglich, dass Mickey Gall irgendwie der neue Anderson Silva ist, ja, und CM Punk kriegt seinen zweiten UFC-Kampf und besiegt da in 30 Sekunden, was weiß ich, irgendjemanden, von dem wir jetzt noch nichts wissen, und startet nochmal so einen richtigen Run oder so und wir sind alle verblüfft, wie gut Mickey Gall ist. Kann alles Mögliche passieren, aber ich denke auch, die Gegner, die Mickey Gall bislang hatte, die sind zu schwach, um wirklich ein Urteil zu bilden. Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Dann schreibt Alkan noch, außerdem gewinnt Karate Hottie. Da wette ich definitiv drauf. Also auch hier gibt es wieder definitive Aussagen. Michelle Waterson, ja, besseres Striking aus meiner Sicht. Aber Michelle Waterson hatte schon immer ein großes Problem und das war die Kondition. Wenn man sich Michelle Watersons Kämpfe anguckt, ist das eine Kämpferin, die ab einem bestimmten Punkt einfach keine Power mehr hat. Und sie trifft jetzt auf eine Gegnerin mit Paige VanZant, die ihre Kämpfe eigentlich immer dann gewinnt, wenn sie so in so einen Insane-Modus übergeht. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn sie einfach auf ihre Gegnerin zustürmt und viele kräftige Schläge abgibt, hohe Schlagfrequenz, dann ist eigentlich aus meiner Sicht Paige VanZant am gefährlichsten, wenn sie irgendwie so, auf Englisch würde man sagen, nuts geht, also total durchdreht so. Und wenn sie diese Art zu kämpfen ein bisschen nach unten schraubt, also schon eine hohe Pace geht, aber dennoch ja einfach so das Ganze ein bisschen moderiert, könnte ich mir vorstellen, dass sie spätestens in der dritten Runde ja einfach frischer ist als Michelle Waterson und das könnte dann ihr zum Vorteil gereichen. Also auch hier möchte ich mich noch nicht festlegen, aber auch das, wie gesagt, ein großer, interessanter Kampf aus meiner Sicht. Ich überlege gerade, ob ich Paige VanZant zutrauen würde, irgendwann mal einen Titelkampf zu gewinnen. Also gegen Joanna Jędrzejczyk mit Sicherheit nicht. Ich glaube nicht. So. Hier gibt es nochmal die Diskussion, wie gut Mickey Gall letzten Endes auf dem Boden ist. Auch Döpp sagt nochmal, dass er davon ausgeht, dass wenn der Kampf am Boden stattfindet zwischen Mickey Gall und Sage Northcutt, hat Mickey Gall die Vorteile. Das ist auch mein Eindruck, aber es ist schwer einzuschätzen. Warum sollte das Marketing technisch Sinn machen? Da muss der Pete nochmal konkreter werden. Weiß ich nicht, was er meint. McGregor gegen Khabib in Russland wäre göttlich. Wäre mit Sicherheit großartig. Die Frage ist, ob Conor McGregor darauf Bock hat, ja, als absoluter Villain da nach Russland zu gehen. Ich würde es natürlich auch befürworten, wenn man den russischen Markt so ein bisschen miterobert, weil da noch viel Potenzial vorhanden ist aus meiner Sicht. Und ich finde es schön, wenn Kämpfe in Europa stattfinden, auch wenn Russland natürlich teilweise auf dem asiatischen Kontinent liegt. Aber ich denke mal, für die meisten ist Russland ein europäisches Land. Ich meine, ich bin ja auch bei der Europameisterschaft und so mit. Von daher, ich würde das aus diesem Grund schon ein bisschen befürworten, wenn einfach die UFC insgesamt näher an uns Deutsche rückt. Ich glaube, da können wir einfach nur von profitieren. Und wir haben natürlich hier in Deutschland ja auch viele Russlanddeutsche, viele russische Bürger, auch Dagestanis und so weiter. Und vielleicht schwappt das irgendwie dann auch so ein bisschen nach Deutschland, diese Begeisterung, diese MMA-Begeisterung, die in Russland definitiv vorhanden ist. Amina schreibt, die Massenaufläufe sind nicht nur auf Dagestan oder den Kaukasus beschränkt, auch in Kasachstan und andere GSSR-Länder feiern ihn unnormal. Eine Card in Moskau gegen McGregor wäre durchaus angebracht. Ja, ich bin gespannt, ob das nicht mal irgendwann wahr wird. Also wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, die UFC blickt ja schon immer so ein bisschen Richtung Russland. Das Problem könnte nur sein, dass WME aktuell ja sich mehr auf den nordamerikanischen Markt fokussieren möchte und auf die wichtigen Kernmärkte in Australien und Brasilien und natürlich England und so ein bisschen davor scheuen, gerade Risiken einzugehen. Sie haben jetzt erstmal viel Geld investiert und wollen praktisch zum einen die Events runterschrauben, also weniger Events und wie gesagt dann weniger Experimente in Ländern, wo sie sich jetzt nicht ganz so sicher sein können, dass sie da wirklich total durch die Decke gehen. Ich gehe davon aus, dass sie in Russland natürlich Hallen vollkriegen würden, aber vermutlich nicht zu den Eintrittspreisen wie zum Beispiel in Las Vegas. Und das ist dann vermutlich die Denkweise dahinter. Dazu kommt natürlich dann wieder das zu bewältigende Problem mit dem Pay-Per-View, wann der dann losgeht und so weiter und so fort. Würde man in den Griff kriegen, bin ich mir sicher. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass wir das erste Aufeinandertreffen zwischen Nurmagomedov und McGregor in Russland sehen würden. Ihr könnt mir vorstellen, dass Nurmagomedov McGregor besiegt und ein Rückkampf dann in Russland stattfindet oder in Dagestan. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, hier gibt es viele Befürworter des Kampfes McGregor gegen Nurmagomedov auf sowjetischem Boden, sage ich jetzt mal. Amara schreibt, was hältst du von Jose Aldo und glaubst du, er wird McGregor zerstören? Ja, also Jose Aldo ist für mich einer der besten Kämpfer ever und der Kampf gegen Conor McGregor, also der richtige Kampf, der steht für aus meiner Sicht immer noch aus. Also ich würde diesen Kampf unglaublich gerne nochmal sehen, auch gerne in der Featherweight Division. Leider wird es dazu jetzt erstmal nicht kommen. Aber ich denke wirklich, dass Jose Aldo sich da zu sehr von McGregor hat provozieren lassen, zu emotional gekämpft hat. Und eigentlich, ich glaube, McGregor ein härterer Gegner hätte sein können, wenn er, wie gesagt, nicht so emotionalisiert wäre oder gewesen wäre. So ist es richtig. Ich würde vermuten, dass Conor McGregor dennoch diesen Kampf gewinnen würde gegen Jose Aldo, weil ich einfach der Meinung bin, dass McGregor vom Striking her immer noch unterschätzt wird. Also das ist einfach ein Striking, das ist wirklich irre. Also sieht man selten in der UFC, im MMA-Sport. Das ist natürlich jetzt noch nicht auf Weltmeister-Boxer-Niveau oder so, aber es ist schon unglaublich präzise und gut. Und ja, ich denke, dass Aldo sich da definitiv ein paar Treffer fangen würde, ähnlich wie gegen Mendes, nur dass er diesen Treffern nicht standhalten würde. Und ich weiß nicht, ob Aldo die Power hat, McGregor auszunocken. Ist schwer zu sagen. Wir haben eigentlich noch nie die Situation gehabt, dass McGregor richtig verdroschen wurde letzten Endes. Es waren dann immer so Kämpfe wie gegen Nate Diaz, wo es dann mal ein bisschen enger wurde, aber das ist auch der einzige Kampf, wenn ich mal so überlege, wo es mal ein bisschen enger wurde. Also, und vielleicht gegen Chad Mendes in Sachen Grappling und so, aber das ist auch was Jose Aldo, obwohl das könnte, nicht allzu oft tut. Er ist ja wirklich ein Weltklasse-Jiu-Jitsu-Kämpfer. Jose Aldo hat, glaube ich, auch irgendwelche Weltmeisterschaften da mal gewonnen. Also hätte er mit Sicherheit die Möglichkeiten, rein vom Jiu-Jitsu her auch McGregor zu besiegen. Aber es scheint so, als ob er da nicht so drauf zählt im Kampf an sich. Ja, ich denke schon, dass McGregor Aldo irgendwann mal erwischen würde und dann den Kampf vorzeitig beenden könnte. Ricky, was meinst du, wer langfristig erfolgreicher sein wird? Ngannou oder Derrick Lewis? Ich tippe auf Ngannou. Derrick Lewis wirkt auf mich nicht wie der Top-Athlet. Also das liegt jetzt nicht nur daran, dass er vom Körper her vielleicht auch nicht der besttrainierteste ist. Nee, aber ich glaube einfach, dass Ngannou enormes Entwicklungspotenzial hat. Also das ist das, was ich immer wieder bemerke, wenn ich seine Kämpfe so sehe, dass es eigentlich eine stetige Weiterentwicklung gibt. Und bei Derrick Lewis wirkt es auf mich so ein bisschen, dass er halt eine unfassbare Power hat. Und wenn er die Power durchdrücken kann, dann gewinnt er die Kämpfe. Aber oft ist es halt so, dass er zunächst keinen so richtigen Weg findet, Gegner ja direkt vor die Fäuste zu bekommen, so muss ich es mal sagen. Denn natürlich, die Gegner gucken sich natürlich das Footage an von ihm, wie er bislang Kämpfe gewonnen hat. Und da werden die meisten zu ihren Kämpfern sagen, versuch dich zu bewegen, versuch wegzubleiben von seiner starken Hand und versuch vielleicht das ein oder andere den einen oder anderen Clinch irgendwie hinzubekommen und vielleicht auch einen Takedown. Versuch auf jeden Fall, wenn du im Takedown bist, nicht unter ihm zu liegen oder so, also dass er den Takedown kontern kann und dich dann via Ground and Pound finishen kann. Aber insgesamt ist die Weiterentwicklung von Derrick Lewis für mich nicht gut genug oder nicht stark genug, um langfristig ein großer Champion zu werden. Und bei Ngannou muss man das auf jeden Fall mit in Betracht ziehen, dass er die Möglichkeit hat. Ist auch noch zu früh zu sagen. Ich denke mal, dass jetzt der Kampf gegen Orlovsky da schon mehr Aufschluss geben wird. Das ist ein interessanter Gegner. Freue ich mich drauf. Aber so vom momentanen Standpunkt denke ich, dass Ngannou erfolgreicher sein wird in der UFC. Muss gar nicht in Russland sein, Hauptsache der Kampf kommt zustande. Hier geht es natürlich wieder um Khabib Nurmagomedov gegen Conor McGregor. Hier geht es nochmal um Max Holloway. Amada schreibt, wie alt bist du? Machst du selber auch MMA? Und was hältst du vom Boxen? Grüße mich. Also, ich bin sage und schreibe 37 Jahre, ist das schön, und ich trainiere zwar, aber nicht MMA. Und was halte ich vom Boxen? Ich mag Boxen, aber ich gucke eigentlich nur alte Kämpfe. Also ich gucke extrem viele Boxkämpfe auf YouTube, gerade die alten Mike Tyson-Kämpfe liebe ich. Das ist von allen Kämpfern, ja, ich kann eigentlich sagen, von allen Sportlern ist Mike Tyson der mich am meisten beeindruckt in meinem Leben. Also das ist wirklich, wenn ich einen Sportler mir aussuchen dürfte, ja, der mein Lieblingssportler sein soll, dann wäre es Mike Tyson. Also das ist für mich, Idol kann ich nicht sagen, weil ich eifere ihm ja nicht nach, aber ich finde Mike Tyson einfach phänomenal in his prime sozusagen. Ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, Mike Tyson, holy shit. Und ich liebe die alten Mike Tyson-Kämpfe, überhaupt die alten Schwergewichtskämpfe, auch wirklich die bis in die 30er Jahre, Floyd Patterson und so, finde ich unfassbar geil, diese Zeit. Gucke ich mir gerne an. Das aktuelle Boxen interessiert mich nicht mehr so. Triple G gucke ich mir dann und wann nochmal an. Die Klitschkos, die kann ich nicht ertragen. Das liegt aber nicht an den Klitschkos, sondern eher an den Gegnern. Also, ja, das ist. Das aktuelle Boxen reißt mich nicht vom Hocker, da ist mir jede MMA-Veranstaltung lieber als aktuelle Boxveranstaltung. Liegt übrigens auch an RTL, wie man da so eine Scheiße draus machen kann aus Boxen, ist unglaublich. Mit ihren Fick da, mit ihr diese feuerspeienden Mülltonnen und was sie da alles hinstellen, das ist so billig. Das sieht wirklich aus wie Deutschland sucht den Superstar für eine Schwergewichtsweltmeisterschaft. Unerträglich, wirklich unerträglich. Deswegen. Auf YouTube gucke ich mir viele alte Boxkämpfe an, die finde ich toll, aber meine Lieblingssportart ist und bleibt MMA. So. Ja, hier geht's weiterhin um McGregor in Russland. Also das ist ein Thema, da kann man ja fast eine Sondersendung zu machen. Conor hat 10 Monate Auszeit genommen, um sein Wrestling zu verbessern, um gegen Khabib gewinnen zu können. Ist eine mit Sicherheit berechtigte Annahme, wobei ich der Meinung bin, dass Conor McGregor schon immer jemand war, der seine Schwächen sehr gut eingeschätzt hat und daran gearbeitet hat. Und man hat das bei ihm auch immer seitens der UFC gut getimt. Also ich kann mich erinnern, zu Beginn seiner Karriere in der UFC hieß es immer, ja, wenn der mal gegen einen guten Wrestler antritt, der wird den vernichten, weil der hat keine Takedown-Defense, der wird am Boden nicht stark sein, etc. pp. Und letzten Endes hat man das Ganze jetzt so weit herausgezögert, bis er dann wirklich gegen einen guten Grappler kämpfen musste, dass er sich da so verbessern konnte, dass man diese Schwachstellen von damals jetzt gar nicht mehr ausnutzen konnte. Und er ist natürlich gut beraten, weiterhin an seinem Wrestling zu arbeiten, wenn er gegen Nurmagomedov antritt. Andererseits muss natürlich Nurmagomedov auch an seinem Striking arbeiten, um nicht von Conor McGregor besiegt zu werden. Conor McGregor hat aus meiner Sicht eine gute Takedown-Defense. Gegen Nurmagomedov kannst du wahrscheinlich die beste haben und sie wird nicht ausreichen. Ja, also der Typ ist einfach, es ist unfassbar. Also das ist wirklich unglaublich, was der in Sachen Wrestling aufs Tablett zaubert, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach ein großartiger Kampf. Ähnlich wie der Ferguson-Nurmagomedov-Kampf. Ich finde diese Kämpfe, diese oldschooligen Kämpfe, Striker gegen Wrestler, ja, finde ich, das ist unfassbar geil. Hochinteressant. Und ich kann nicht vorhersagen, wer den Kampf gewinnt. Natürlich, die Nurmagomedov-Fans werden alle sagen, ja, Nurmagomedov macht den platt. Aber wenn man das so sagt, dann erkennt man aus meiner Sicht nicht an, wie gut McGregors Striking ist. Das muss man aber. Und wer sagt nicht, dass McGregor auch im Wrestling besser wird? Es reicht ja schon, eine bessere Defense zu haben. Er muss ja nicht Nurmagomedov outwrestlen, um diesen Kampf zu gewinnen. Es reicht, wenn er eine solide Defense hat und dafür sorgen kann, dass der Kampf nicht nur am Boden stattfindet. Das ist eigentlich das Ziel, was McGregor haben muss, weil im Striking sehe ich ihn definitiv vorne gegen Nurmagomedov. Und selbst diese Aussage, sehe ich ihn definitiv vorne, ist eigentlich Bullshit, weil man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil natürlich so, wie McGregor an seinem Wrestling arbeiten kann, kann sich natürlich auch Nurmagomedov im Striking verbessern. Er arbeitet mit den mitbesten Kämpfern in der UFC zusammen, Cormier, Cain Velasquez, also da gibt's genügende Beispiele, die sich da bei AKA rumtreiben. Als ob 10 Monate Wrestling irgendwas richten können gegen jahrelanges Ringen auf höchstem Niveau. Mit Sicherheit wird es nicht dafür ausreichen, mit Nurmagomedov mitzuhalten, aber zwei Dinge passieren, aus meiner Sicht. Wenn du das intensiv trainierst. Erstens mal, du verbesserst deine Defense und zweitens mal, und das ist viel wichtiger, ist es, glaube ich, eine mentale Gewissheit, dass du nicht völlig blind jetzt gegen Nurmagomedov in Sachen Wrestling antrittst. Ja, dir ist wahrscheinlich schon klar, so realistisch ist McGregor und auch sein Camp, dass er der schlechtere Wrestler der beiden ist. Aber ich denke, wenn du merkst, ich kann gegen gute Wrestler, mit denen du dann sparst oder so, mithalten, dass dir das einen mentalen Vorteil gibt. Nicht einen Vorteil gegenüber deines Gegners, sondern einen Vorteil für dich, einfach nur für dich. Du bist halt einfach dann auch risikobereiter, dein Striking einzusetzen. Denn wenn du als guter Striker immer davon ausgehen musst, jetzt gleich zu Boden gewrestelt zu werden, wirst du auch ganz anders boxen oder ganz anders kicken. Und zu wissen, ich kann mich ein Stück weit auf meine Takedown-Defense verlassen. Ich bin nicht völlig von der Rolle, sobald da irgendwie ein Takedown-Versuch kommt, sorgt dafür, dass du schon anders in diesen Kampf reingehst. Und dafür ist das, glaube ich, wichtig. Also deswegen, klar, er muss daran arbeiten, weil diese Gegner werden kommen. Definitiv. Jetzt gibt es hier noch untereinander die eine oder andere Diskussion. PVC oder... Jetzt ist wieder der Chat verrutscht. Also der Chat ist heute sehr, sehr aktiv. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich hier erstmal wieder ganz nach oben scrollen. Also viel, viel Bewegung im Chat. Gefällt mir heute sehr, sehr gut. Patron Zan oder Michelle Waterson. Also ich habe ja gerade eben schon was dazu gesagt. Ich tendiere zu Patron Zan, aber auch da möchte ich noch so ein bisschen abwarten. Muss ich mir noch ein paar Sachen angucken, bevor ich mich da letzten Endes entscheide. Weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass Michelle Watersons konditionelle Probleme ihr einen Strich durch die Rechnung machen könnten gegen Patron Zan. Die ersten beiden Runden sehe ich bei Waterson und dann könnte sich das Blatt drehen. Ich würde es feiern, wenn der aalglatte Northcutt alle weghaut und den Hardcore-Fans und die Hardcore-Fans so richtig abkotzen. Also der Florian, der ist ja letzten Endes hier der Heel unter den Chat-Usern. Der tendiert nämlich zu Sage Northcutt. Die meisten sind ja eher auf Mickey Galls Seite. Dann will der Armada wissen, ob es hier auch im Chat Leute gibt, die MMA trainieren. Würde mich auch mal interessieren. Also sollte es den einen oder anderen geben, der wirklich in diesem Bereich aktiv ist, könnt ihr das ruhig mal auch in die Kommentare schreiben oder jetzt hier in den Chat. Jetzt unterhalten die sich untereinander. Das scroll ich mal kurz durch. So. Also, ist es wirklich viel los hier im Chat? Und ich würde mal vorschlagen, dass ich jetzt nochmal auf weitere Themen, die ich mir notiert habe, zu sprechen komme, weil ich das jetzt gar nicht alles hier durchlesen kann. So, also, dann UFC 209, da sind wir vor einer Stunde gefühlt mal stehen geblieben. Da wollte ich nämlich noch was dazu sagen, denn über 208 haben wir gerade eben schon gesprochen, über die Gerüchte und schon bekannt gegebenen Kämpfe. Bei 209, das Ganze findet am 4.3. statt in Las Vegas, wenn ich mich nicht täusche. Und da werden aktuell zwei Kämpfe gehandelt. Zum einen Woodley gegen Wonderboy Thompson 2. Das scheint auch wohl jetzt demnächst bekannt gegeben zu werden. Es hieß mal so kurzzeitig, dass Woodley vielleicht auch wieder gegen GSP da versucht, irgendeinen Kampf zustande zu bringen und den irgendwie klar zu machen. Dann hieß es mal, dass Bisping gegen GSP kämpfen würde. Ich schließe aus, dass Tyron Woodley bei UFC 209 gegen GSP kämpft. Ich glaube auch nicht, dass er gegen Nick Diaz kämpfen wird. Ich gehe fest davon aus, dass Wonderboy Thompson der Gegner sein wird, erneut gegen Tyron Woodley dann am 4.3. Und, das finde ich viel interessanter, der Co-Main-Event bei UFC 209 soll wohl Nick Diaz gegen Robbie Lawler werden. Ich habe ja versucht, mal so ein bisschen was herauszufinden, ja, also es gibt ein paar Leute, die ich fragen kann, dann, ja, das muss man jetzt auch wieder, also denen ich mal eine PM schreiben kann, die unter Umständen dann auch mal antworten und ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber die sind halt näher dran, weil sie in den USA dann für andere Seiten schreiben und so. Und einer, der da geantwortet hat, meinte, dass Nick Diaz gegen Lawler nur noch an Robbie Lawler hängt aktuell. Also ob das stimmt, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber bislang lag der Typ eigentlich mit seinen Aussagen immer richtig. Also so wie es aussieht, ist es wohl so, dass Nick Diaz sagt, okay, 209 gegen Robbie Lawler, ich bin dabei. Und Lawler ist sich noch nicht ganz so sicher, ob der Kampf für ihn nicht zu früh kommt. Also wir wissen ja, Robbie Lawler hat sich nach der Niederlage gegen Tyron Woodley eine Auszeit genommen. Es sollte den Cerrone-Kampf bei 205 geben. Dem hat er zuerst zugestimmt, dann hat er wieder gesagt, nee, lieber doch nicht. Und inzwischen hat ja Donald Cerrone ein paar andere Gegner gefunden, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt wurde ihm der Kampf gegen Nick Diaz angeboten und er denkt darüber nach. Also es könnte gut sein, dass bei UFC 209 Nick Diaz gegen Robbie Lawler kämpft. Erneut, muss man dazu sagen, würde ich natürlich abfeiern. Dann Vitor Belfort wird wieder in Erscheinung treten und zwar gegen Calvin Gastelum. Der hat ja bei 206 nach seinem großartigen Sieg gegen Tim Kennedy Vitor Belfort herausgefordert und dieser Kampf wurde inzwischen auch gebucht. Am 11.3. findet das Ganze in Brasilien statt. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Ortsnamen richtig ausspreche. Fortaleza, würde ich sagen. 11.3. Da findet auch der Kampf statt. Edson Barboza gegen Benil Dariush. Und auf diesen Kampf freue ich mich auch wahnsinnig. Ich finde, Edson Barboza hat nach seinen großartigen Siegen jetzt eine viel zu lange Pause eingelegt. Das lag nicht an ihm. Er wollte kämpfen, aber man hat schlicht und ergreifend keinen Gegner für ihn gefunden. Jetzt gegen Benil Dariush. Das ist ein interessanter Kampf, weil es auch wieder Striker gegen Grappler bzw. Jiu-Jitsu-Kämpfer ist. Also freue ich mich auch wirklich sehr, sehr drauf. Und Gastelum gegen Belfort ist auch ein sehr, sehr guter Kampf aus meiner Sicht. Ich gehe davon aus, dass Calvin Gastelum da ja einen großen Sieg davontragen könnte. Man darf allerdings Vitor Belfort nicht unterschätzen. Also selbst wenn er zuletzt nicht so gut aussah, bin ich der Meinung, dass man nicht gleich ja jetzt hier schnelle Schlüsse ziehen sollte und sagen sollte, ja, Gastelum besiegt Belfort auf jeden Fall. Belfort in Brasilien ist immer noch ein anderer Belfort als zum Beispiel in Manchester. Also gerade so in den ersten Minuten ist Belfort immer gefährlich, danach wird es natürlich schwierig für ihn, Kämpfe zu gewinnen. Aber prinzipiell, ja, finde ich, ist das ein schöner Main Event für so eine brasilianische Fight Night. Dann wurde auch bekannt gegeben, dass am 28.01. Donald Cerrone gegen Jorge Masvidal kämpfen wird. Das Ganze ist dann bei UFC on Fox 23 und das ist die Geschichte in Denver. Cowboy wollte ja unbedingt auf diese Card, das hat man jetzt auch ermöglicht, dass er da vermutlich dann im Main Event steht gegen Jorge Masvidal. Und ganz ehrlich, wenn Cerrone diesen Kampf gewinnt, dann sind nicht mehr allzu viele Gegner übrig, um wirklich jetzt dann in Sachen Titelkampf mal anzuklopfen. Natürlich Damien Maia, aber da habe ich das Gefühl, dass Maia abwarten wird, wie der Kampf zwischen Woodley und Thompson ausgeht und dann auf den Sieger trifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Cerrone eigentlich schon ansteht, sollte er Masvidal besiegen. Für Masvidal wiederum ist es eine hervorragende Chance, einen großen Sprung zu machen in Richtung Titelkampf. Also gefühlt hat er jetzt momentan nichts mit den Titelkämpfen zu tun. Aber wenn er natürlich Cerrone besiegt, der momentan in der Welterweight Division alles wegknüppelt, würde er definitiv einen großen Sprung machen. Auch auf der Karte haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Arlovski gegen Ngannou. Für Ngannou eine richtige Bewährungsprobe. Für Arlovski auch nochmal ein wichtiger Moment in seiner Karriere. Wenn er diesen Kampf verliert, glaube ich, war es das erstmal in der UFC für ihn. Was auch bekannt gegeben wurde, ein weiterer wichtiger Heavyweight-Kampf aus meiner Sicht ist Junior dos Santos gegen Stefan Struve. 2 in Halifax am 19.02. finde ich wirklich für die Division wichtig. Ich bin der Meinung, dass Stefan Struve sich enorm verbessert hat, seitdem er intensiv mit Henry Hooft zusammenarbeitet. Einfach seine Distanzvorteile inzwischen viel besser einsetzt, als er das früher getan hat. Man sieht ja diesen riesen Kerl immer und denkt, ja, sag mal, warum kriegt er das nicht hin? Warum kann der seine Reichweitenvorteile nicht ausspielen? Und das war halt einfach die Art und Weise, wie er gekämpft hat. Wahrscheinlich hat er sich immer von kleinen Leuten coachen lassen und die wussten es nicht anders und jetzt gegen Henry Hooft, nicht gegen Henry Hooft, sondern mit Henry Hooft, finde ich, macht er da enorme Fortschritte. Ich denke trotzdem, dass JDS ja der klare Favorit ist, aber sehe bei Stefan Struve wirklich noch Entwicklungspotenzial. Also das ist ein interessanter Kampf. Bisping habe ich gerade eben schon angesprochen. Da gibt's jetzt plötzlich wieder die Gerüchte, dass GSP kurz davor stünde, ja, einen Vertrag zu unterschreiben, der dann den Kampf gegen Michael Bisping ermöglichen würde. Joel Romero würde das Ganze natürlich nicht so gerne sehen, könnte ich mir vorstellen. Man kann es absolut nicht einschätzen. Wir haben eine ähnliche Situation schon mal im August gehabt, als man auch nicht so richtig sicher war, kämpft Bisping jetzt gegen GSP auf der 206-Card oder nicht. Man kann es einfach nicht sagen, weil man nicht genau weiß, wie weit sich GSP mit der UFC einigen konnte. Ja, Dana hat ja gesagt, er ist bereit, nochmal ein bisschen was draufzulegen auf die eigentlich vereinbarten Zahlungen, weil GSP hat ja noch einen gültigen aktuellen Vertrag. Und das wird sich jetzt herausstellen, ob George St. Pierre sich damit zufrieden stellt. Und wenn er das tut, bin ich mir natürlich sicher, dass die UFC GSP gegen Bisping booken würde und Romero muss einfach noch warten oder nochmal kämpfen. Müssen wir mal abwarten. So, dann bin ich eigentlich fast mit meinen Themen durch. Jetzt gucke ich hier nochmal, was hier so gekommen ist. Okay, im Chat ist es ruhiger geworden. Da haben sich alle so ein bisschen eingekriegt. Obwohl ich das wirklich toll fand, jetzt zu Beginn im Chat. Natürlich ist es immer blöd, wenn dann irgendwelche Störenfriede auftauchen und den Chat mit irgendeiner Scheiße belagern. Gut, dann habe ich noch 2 Sachen, die ich dann hier mit einbringe und dann ist diese Sendung beendet. Solltet ihr noch Themen oder Fragen haben, postet die jetzt in den Live-Chat. Ich hätte noch Lust und könnte auch noch länger senden. John Jones hat ja am Wochenende bei Submission Underground gegen Dan Henderson gewonnen. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, nach 6 Minuten irgendwas hat er Dan Henderson gefinished. Laut Jael Sonnen, der ja der Veranstalter dieser ganzen Geschichte ist, war es wohl so, dass sich John Jones nicht mehr richtig warm machen konnte, weil er ständig belagert wurde von anderen Kämpfern, die Selfies wollten und Autogramme. Und Jael Sonnen hat das so beschrieben, dass er mehr oder weniger aus dem Locker-Room zum Ring gelaufen ist, oder das ist ja auch so eine Art Oktagon, und wirklich ohne Warmmachen großartig einmal kurz Dan Henderson besiegt hat. Das war wohl sehr beeindruckend. Anschließend hat John Jones Jael Sonnen herausgefordert, dann, ich glaube, am Ende Januar oder so ist wieder so eine Veranstaltung, dann gegen ihn zu kämpfen. Jael Sonnen hat da zwar zugestimmt, hat mittlerweile aber schon wieder gesagt, also er kann diesen Kampf nicht annehmen, weil er einen Tag vorher bei Bellator kämpfen muss. Und jetzt deutet vieles darauf hin, dass Luke Rockhold gegen John Jones bei Submission Underground 3 Ende Januar antreten könnte. Luke Rockhold hat auf Instagram oder so einen Post rausgehauen, dass er gerne gegen John Jones kämpfen würde. Und Jay Sutton hat gesagt, für ihn ist das okay. Ja, er würde dem zustimmen. Es liegt jetzt noch an John Jones, ob der da mitmacht. Und wenn John Jones zustimmt, dann sehen wir bei Submission Underground John Jones gegen den guten Luke Rockhold. So, zum Schluss noch das Thema, das für uns hier in Deutschland ein bisschen schwer zu behandeln ist. Es geht nämlich darum, dass Mike Goldberg Ende des Jahres nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern mit Sicherheit seine letzte UFC-Veranstaltung kommentieren wird. UFC 207 wird wohl seine letzte Veranstaltung sein und Joe Rogan braucht natürlich dann einen neuen Co-Kommentator. Und jetzt gingen die Gerüchte so ein bisschen los. Wer könnte das denn sein? Es wurden natürlich zuerst so Leute genannt wie John Anik und John Gooden und so Vögel. Das soll wohl nicht der Fall sein. Also es soll nicht jemand hochgezogen werden von den Fight Nights oder von den On-Fox-Shows. Nee, Dana White ist großer Fan von Jim Rohn und Jim soll wohl auch aktuell vorne liegen und es gibt noch zwei andere, da kenne ich aber die Namen nicht, die auch noch mit in der Verlosung sind sozusagen, aber so wie es aussieht, wird Jim Rohn in Zukunft UFC-Kommentator sein. Wer ist Jim Rohn? Man kennt ihn von vom CBS Sports Radio, da habe ich ihn auch schon mal gehört, das ist jemand mit einer Teufelszunge, würde ich sagen, also ein kantiger Typ mit einer großen Gefolgschaft, muss man aber sagen, also er hat eine große Fanbase, ist ein Typ, der einfach kein Blatt vorm Mund nimmt, man kann ihn einfach nur so beschreiben, Typ mit Ecken und Kanten, Zyniker, immer wieder einen guten Spruch auf den Lippen, ist eigentlich ein interessanter Typ, also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele seine Art nicht mögen werden und ich weiß auch nicht, ob er so kommentiert, wie er diverse CBS Sports Radio Shows hostet. Guckt einfach mal auf YouTube, da findet ihr einige Videos mit ihm und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ich persönlich würde es gut finden, Rogan und Rome das mal machen zu sehen. Also ich würde es am besten finden, wenn Dominic Cruz diesen Job bekommt, weil das ist mein absolutes Traumpärchen, Rogan und Cruz, aber dazu wird es nicht kommen. So, jetzt ist doch nochmal was im Chat hier passiert. Und zwar schreibt My Name Versus: Was hältst du von Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko? Ich sehe Klitschko ein bisschen vorne. Klitschko ist einfach der Meister des Jabs und der 1-2-Kombination. Und Anthony Joshua hat bislang noch einfach keinen großen Gegner vor die Fäuste bekommen, was natürlich auch daran liegt, dass in der Heavyweight Division zu wenig wirklich kompetitive Gegner rumlaufen. Ich denke mal, dass Klitschko das Ding gewinnt. Wenn nicht, dann kann er seine Karriere auch an den Nagel hängen aus meiner Sicht. It's all over for Goldie. Genauso ist es. Buzz Rutten wäre geil, wird aber nicht passieren. Ja, gegen Buzz Rutten muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich glaube ich auch nichts, wobei ich so bei so einem 6-7-stündigen Pay-Per-View könnte ich mir vorstellen, dass Buzz Rutten mir dann irgendwann auf den Sack geht. Also so 3-4 Stunden kann ich es mir vorstellen, aber manchmal geht mir Buzz Rutten irgendwie auf die Nüsse. Gibt's auch Frauen hier? Das kann ja nicht wahr sein. Armada, du weißt schon, dass das hier ein MMA-Kanal ist. Also in Deutschland. Ich habe übrigens mal so eine Gender-Auswertung gemacht auf der Webseite und da hat sich herausgestellt, dass 98% der Podcast-Hörer männlich sind. Also es gibt 2% Frauen. Wenn ich das dann umlege auf Hörerzahlen, dann müsste ich ungefähr 10 Frauen haben, die mir zuhören. Hello Ladies. Oder Katzen. Könnten ja auch Katzen sein, ne? Die Katze ist übrigens wieder auf dem Kleiderschrank oben. Vielleicht ein schöner Abbinder, ja. So haben wir die Sendung auch begonnen und es wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn wir sie so auch beenden, aber es gibt noch zwei Dinge hier im Chat. Ich liebe Goldie seine Sprüche. Na, das ist aber grammatikalisch eher eine 6. Habe ich aber heute auch schnell hinbekommen. Mike Goldberg ist fast nicht mehr zu ertragen, muss man schon so sagen. Was ist mit Nate Diaz? Nate Diaz ist aktuell im Ruhestand, würde ich mal beschreiben. Also Nate Diaz macht aktuell keine Anstalten, wieder zu kämpfen. Er wird irgendwann wieder kämpfen. Darauf könnte er einen lassen, aber nicht in den nächsten 3 Monaten, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder sagen wir mal lieber 2 Monate. Man weiß es nie in der UFC. Und in der aktuellen WMI-Zeit ist es sowieso schwer vorherzusagen. So, das soll es für heute gewesen sein. Mir hat es wieder hervorragend viel Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine kleine Ausgabe. Wie gesagt, könnte sein, dass es erst 18:30 Uhr wird oder 18 Uhr. guckt einfach mal bei Twitter und Facebook vorbei, @RickyMMA. Lasst einen Daumen da, das ist ja immer wichtig für Facebook und 5 Sterne bei iTunes, alles so ein Scheiß, den ich eigentlich überhaupt nicht hier erwähnen wollen würde, wenn es nicht so wichtig wäre, um diesen Kanal bekannter zu machen. Also wenn euch das gefällt, dann honoriert das mit einem kleinen Daumen nach oben oder mit 5 Sterne auf iTunes. Jetzt gibt's hier nochmal Bewegung im Chat. Grüß mich, Mann. Ja, wieso denn? Netter Livestream. Wusste nicht, dass jemand sowas auch auf Deutsch macht. Ja, das ist richtig. Ich mache das hier sogar schon seit vielen Jahren auf Deutsch. Ich wechsle nur immer den Namen des Kanals. Das ist der Grund, warum sie es irgendwie nie richtig durchsetzt. Aber ich werde das jetzt hier definitiv weitermachen. Habe ich aber bei den anderen Sachen auch schon immer wieder gesagt. So, der Armada ist beleidigt, weil ich ihn nicht gegrüßt habe. Gut, da kann ich nichts dran ändern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis denne. Tschüss. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen. Und ich nehme jegliche Art an Münzen an. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Von einem Cent bis zum, gibt es eigentlich einen 1.000-Euro-Schein? Ist alles willkommen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.